Leise ziehen die Boote dahin, ich träume mit dir vom Glück. Über uns die Sterne verglühen, die Herzen sind voll Musik. Schöner als die Liebeslieder heut im Mondenschein, soll für uns die wahre Liebe für ein Leben sein. Die Barkarolle klingt, wir vergessen die Zeit und hören, was sie singt, wenn sie für uns allein ein Märchen erzählt. Ein Märchen erzählt. Leise ziehen die Boote dahin, ich träume mit dir vom Glück. Über uns die Sterne erglühen, die Herzen sind voll Musik. Vergesse sie nie, unsere Traummelodie und die Stunde mit dir. Hab Dank dafür. Verlass mich nie, Traummelodie, bleib bei mir, Melodie. Bleib bei mir,